Zur Hörspielzeit auf NDR 3 wiederholen wir heute Wolfgang Weyrauchs letztes Stück, das er für den Norddeutschen Rundfunk geschrieben hat. Hier wird Musik gemacht. Für das Programmheft lieferte uns Wolfgang Weyrauch zu Beginn des letzten Jahres eine kurze Inhaltsbeschreibung, in der es heißt: Es geht um einen singenden Eckensteher, also um einen Außenseiter in den großen Städten. Er ist sehr alt, sodass er am Ende vom Fluss verschluckt wird. Vorher aber rechnete er mit denen ab, die ihm im Lauf des Lebens Unrecht getan haben, ihm und anderen, die ihm nahestanden. Ein paar Mal öffnet er sein Köfferchen und holt von ihm gebastelte winzige Galgen und Figuren heraus. Er hängt die Figuren an die Galgen, er redet mit ihnen, er verwünscht sie. Es scheint, dass die Ergebnisse tödlich sind. Ein radikales Märchen. Der dieses Märchen schrieb, ist am 7. November des vergangenen Jahres, kurz vor Drucklegung unseres Programms, im Alter von 73 Jahren in Darmstadt gestorben. Der Deutsche Rundfunk verliert mit ihm einen seiner ältesten und treuesten Hörspielautoren. Der frühere Hörspielchef des Norddeutschen Rundfunks, Heinz Spitzke, würdigte Weyrauch unter anderem in einem Nachruf: Wolfgang Weyrauch wurde in Königsberg geboren, in Frankfurt am Main wuchs er auf. Sein Vater hatte den Kafka-Beruf des Landmessers, doch hat der gleich nach dem Krieg so durchschlagende Kafka auf Weyrauch kaum abgefärbt. Beide sprachen zu unterschiedliche Idiome. Gymnasium und Abitur, Schauspielschule und Universität, die Freunde, die Mädchen, die Ehen, drei an der Zahl. Und die Zahl 3 ist die gute Zahl und die dünne Margot ist die gute Margot. So schreibt Weyrauch in einer der bei ihm ziemlich seltenen autobiografischen Darstellungen am Schluss der Reklamausgabe zweier seiner Hörspiele. Als Stationen seines Lebens nennt Weyrauch außer Königsberg und Frankfurt Berlin, Landsberg an der Warthe, Berlin, Worpswede, Hamburg, Gauting, Darmstadt und zählt als Berufe auf Schüler, Abiturient, Schauspieler, Student, Lektor, Schriftsteller. Als Lektor war er bei Ullstein, Rowohlt und, in freier Mitarbeit, bei vielen anderen großen Verlegern der Motor. Schon 1929, gleich nach seiner ersten Publikation in einer Anthologie Hermann Kestens, wurde ihm eine ehrende Erwähnung beim Kleistpreis zuteil, 1961 der Kriegsblindenpreis, dann weitere Preise und die Berufung zum Vizepräsidenten und Präsidiumsmitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, in die Gruppe 47, den PEN und zum Juror des Darmstädter Leons und Lena Preises für neue deutsche Lyrik. Er war stolz darauf, dass dies der einzige Preis war, der nur einen einzigen Juror hatte, ihn, Weyrauch. Dennoch ist er nicht erst dadurch zum Vater der jungen Lyriker geworden. Zweifellos hatte schon vorher niemand, seit Erfindung der Buchdruckerkunst, so viel ungedruckte Gedichte entdeckt, gedruckt und bekannt gemacht wie er. Die große Zahl von Anthologien, die er herausgab, hat auf unsere Literaturgeschichte eingewirkt. Bereits 1949 hat er in einer Geschichtensammlung 1000 Gramm das Wort vom Kahlschlag geprägt, mit dem er auch auf die Gedichte Eichs aus dem Kriegsgefangenenkampf hinwies. Über den Lyriker Weyrauch ist viel Kompetentes geschrieben worden von Krolow, Heißenbüttel, Walser und zahlreichen anderen. Am nachdrücklichsten hat sich Martin Walser für den genau 20 Jahre älteren engagiert, nicht nur als Verfasser von Nachworten, zum Beispiel zu Weyrauchs großer Hörspielsammlung Dialog mit dem Unsichtbaren, 1962, sondern auch als der einfühlsamste Regisseur der Stimmenspiele Weyrauchs, vor allem der großen Ballade Die Minute des Negers. Ich selbst habe den Namen Weyrauch zum ersten Mal gehört, als 1931 die Berliner Funkstunde sein zusammen mit Ernst Gläser verfasst das erste Hörspiel Anabasis sendete, zu dessen Neufassung für den NDR ich den Dichter dann 1953 anregte. Der Zwei-Mann-Spähtrupp, der darin vorkommt und der nur aus einem Flötenspieler und einem Stummen besteht, zeigt Weyrauchs Friedensfanatismus im letzten Verzicht, im Verzicht sogar noch auf die Waffe der Sprache. Zwischen 1955 und 1965 entstanden die bedeutendsten großen Hörspiele Weihrauchs, an der Spitze die japanischen Fischer, die der Autor zum ersten Mal 1955 vor der Gruppe 47 las, wo ich, zu meiner Schande gestehe ich es, als einziger der Kritiker ein wenig skeptisch war angesichts der virtuosen formalen Durchdringung von Spielebenen. Das Stück blieb bis heute die beklemmendste Parabel von der Vergiftung der Erde durch den Menschen. Es ist wohl nicht zu viel behauptet, wenn man bilanziert, dass es von Weihrauch rund 20 überragende und noch einmal so viel bemerkenswerte Hörspiele gibt. Doch ihre Besonderheit zu charakterisieren ist schwer, gerade weil in ihnen Stil und Sprache so unverwechselbar und ohnegleichen sind. Auch die erfahrenen Analytiker der Gedichte Weihrauchs konnten stets nur Allgemeines sagen. Der Grund: bei diesem Autor gibt es über ein halbes Jahrhundert seiner schriftstellerischen Tätigkeit hinweg kaum eine Entwicklung des so eigenen Stils. Nur die Entwicklung zu immer größerer sprachlicher Intensität und Vollkommenheit. Dieses Beharren, diese Unveränderbarkeit bei so ausgeprägtem Willen zur Veränderung der Menschen und der Welt mag ebenfalls mit dem auf sich selbst verzichten zusammenhängen. Soweit ein Auszug aus dem Nachruf von Heinz Schwitzke auf Wolfgang Weihrauch. Hören Sie jetzt Weihrauchs Hörspiel. Hier wird Musik gemacht unter der Regie von Hans-Bernd Müller. Bin ein armer Kehrichthaufen. Habe alles ganz verloren. Bin als Toter schon geboren. Möcht mein Leben euch verkaufen. Am Ende bin ich hin. Doch sing ich euch vorher mein lustig Jammerlied von dem, was so geschieht. Ich bin ein Eckensteher und noch viel mehr. Ich bin auch ein Ausrufer. Was rufe ich aus? Hoppla, ich hab's in meinem Köfferchen. Was ist da drin? 1001 Sachen. Zeug, dummes Zeug. Ich schnorre Waren, ich klaue Waren. Ich verkaufe sie, ich schmeiße sie weg. Oder ich tausche sie. Wimpern gegen Zähne, Löcher gegen Luft. Könige gegen Bettler. Eckenstehers, erste Ecke. Hinab zur U-Bahn. U1, U2, U3, U4, U5. Hinab, hinab zur S-Bahn. S1, S2, S3. Hinten. Ganz hinten, wo die Gleise ins Gebirg und die Gleise in die Ebene ineinander rennen, sodass es nicht vier Gleise gibt, sondern bloß eins. Und ich warte auf die Zusammenstöße und warte. Aber es geschieht nichts. Da hocke ich in meiner Ecke und ich lege mein Köfferchen aus Pappe auf die Knie, voll von Löchern. Und ich hole die winzigen Galgen raus, aus Streichhölzern und getrockneter Spucke. Und ich hänge die Püppchen dran. Ich hänge sie auf, die, welche Untaten begangen haben, an mir, an anderen Puppen aus Sockenresten. Und ich jage Ihnen, Herr Lehrer, den Tod ins Gebein. Und Sie lassen von jetzt an Ihre Gräuel sein. Aufstehen, hinsetzen, wo waren wir gestern stehen geblieben? Na, keiner, ihr sollt euch was schämen. Beim ACI. Wiederholung. Beim ACI. Wann tritt der ACI ein und wann erfolgt eine Das-Konstruktion? Du? Wenn. Weiter. Ich hab's vergessen. Das gibt es nicht. Wer meldet sich? Ich weiß es. Nun, unser Klugscheißerchen. Wenn man nach dem Deutschen das jetzt mit wen oder was fragen kann, nimmt man den ACI. Bravo, Wiederholung. Wenn man nach dem Deutschen das Satz mit wen oder was fragen kann, nimmt man den ACI. Stimmt das auch? Es stimmt, du Ochse. Danke. Was hast du gesagt? Nichts. Entschuldige bitte, dass ich dich im Schlaf gestört habe. Und nun auf Lateinisch. Was für ein Beispiel. Ja, muss ich euch denn alles vormachen? Übrigens bin ich dafür, dass Karthago zerstört werden muss auf Lateinisch. Ketterung kennen sie. Fortsetzung. Und Karthago, die Länder sind. Die Länder sind, ich falle tot um. Eben haben wir festgestellt, dass ein ACI vorliegt. Und jetzt sagt ihr Ochsen, Verzeihung, ihr Nicht-Ochsen, und... Carthaginem esse delendum. Dumm, ja, dumm bist du wie Bohnenstroh. Delendam. Denn Karthago ist eine Stadt. Und Stadt heißt im Lateinischen Urbs. Und Urbs wird vom Femininum regiert. Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. Endlich. Ich hätte mal eine Frage. Frage, wenn es sein muss. Warum musste Karthago denn zerstört werden? Haben wir hier Geschichte oder was? Latein. Na gut, ich will die Frage trotzdem beantworten. Noch eine Frage, Herr Professor. Was denn nun noch? Woher stammt dieser Satz? Das musst du die Geschichtslehrer fragen. Nicht der, welcher den Satz gesagt hat, hat ihn immer wieder am Schluss seiner Reden gesagt. Hat er. Und warum? Weil die Römer Soldaten waren und die Karthager waren Krämer. Trieben die Römer denn keinen Handel? Doch, aber nicht ausschließlich wie die Karthager. Also hatten die Römer Angst, dass ihnen die Karthager Geschäfte wegschnappten. Schluss jetzt mit dem Gequatsche, das nicht hierher gehört. Also... Ceterum censeo Carthaginem esse die Länder. Nochmal. Ceterum censeo Carthaginem esse die Länder. Ceterum censeo Carthaginem esse die Länder. Kauft mir ab das tote Feuer, das aus unseren Himmeln fiel. Tote Leute, totes Ziel, Feuerteufel im Gemäuer. Am liebsten handle ich mit Sätzen. Obwohl Sätze, obwohl du ein Aas bist, helfe ich dir. Weil Sätze, weil du so bist, wie ich nicht bin, mache ich für dich, was du willst. Wenn Sätze, wenn du mir den Puckel runterrutschst, nehme ich dich Huckepack. Eckenstehers zweite Ecke. Mitten in der Fußgängerzone. Ecke vorn links ein Supermarkt, Ecke vorn rechts eine Pizzeria, Ecke hinten links ein Kino, Ecke hinten rechts eine Polizeiwache. Aber die Polizisten übersehen mich. Warum, weiß ich nicht. Gestern hockte ich in der Ecke links hinten. Heute hocke ich in der Ecke links vorn. Morgen hocke ich in der Ecke rechts hinten. Übermorgen hocke ich, wer weiß wo. Und ich lege mein Köfferchen aus Pappe auf die Knie voll von Löchern. Und ich hole die winzigen Galgen raus aus Streichhölzern und getrockneter Spucke. Und ich hänge die Püppchen dran, ich hänge sie auf. Die, welche Untaten begangen haben, an mir, an anderen Puppen aus Sockenresten. Und ich jage dir, uralte Frau, den Tod ins Gebein. Und du lässt von jetzt an deine Gräuel sein. Ich befehle dir zum letzten Mal, dein Bett zu verlassen und die Wanderung durch unsere Wohnung zu beginnen. Ich fürchte mich. Wovor? Vor mir selbst. Bisher hast du ihm Angst vor mir gehabt. Ich fürchte mich vor uns beiden. Ich tu dir nichts. Wenn du jetzt endlich anfängst, mir zu sagen, was du siehst und hörst. Es ist schon nach 10. Sonst war es immer Punkt 10. Es ist spät. Ich bin müde. Los! Ich fange jetzt an. Um 11 bist du wieder in deinem Bett. Ich krieche unter unsere Betten. Was siehst du? Dreck! Ich kann ihn nicht wegfegen, ich bin zu schwach. Leider kann ich mir kein Dienstmädchen erlauben. Ich bin schuld dran. Warum bist du kein höherer Beamter geworden? Ich krieche unter den Betten heraus. Keiner liegt drunter. Zu uns kommt keiner. Nicht einmal ein Einbrecher. Wir gehen auch nicht mehr aus. Wo sollen wir hingehen? Du machst deine Einkäufe. Und du holst einmal im Monat eine Pension. Aber ich komme mit. Ich bin dein Gefangener. Als wir das letzte Mal spazieren gingen, hast du dir alle selber verdorben. Fast hatte ich dir schon verziehen. Aber auf dem Spaziergang bist du rückfällig geworden. Ich zählte... 1, 7, 11, 31. Ich zählte die Frauen, die du ansahst. Ich komme zum Fenster. Der Laden ist unten. Er ist immer unten. Du sollst die Weiber auf der Straße nicht sehen. Gegen den Flur. Alles ist in Ordnung. Genauer. Nein, ist nicht alles in Ordnung. Was ist los? Der Schlüssel ist nicht da. Ich war nicht draußen. Ich darf ja nicht. Du hast den Schlüssel. Ich habe alle Schlüssel. Ich habe die Schlüssel gewalt. Du warst draußen. Du hast eingekauft. Wo habe ich den Schlüssel gelassen? Er steckt. Von außen. Woher warst du das? Hast du die Tür geöffnet? Ich habe durchs Schlüsselloch gesehen. Weh dir, wenn du die Tür aufmachst. Ich stehe auf, ich mache das selbst. Oh, oh, ich kann nicht, ich bin so kaputt. Hilf mir doch. Dann muss ich meinen Rundgang unterbrechen. Mach die Flurtür auf, zieh den Schlüssel aus dem Schlüsselloch, steck ihn hinter der Tür wieder hinein, mach die Flurtür zu, schließ ab und alles so rasch, als ob der Teufel hinter dir steht. Ich eile mich. Ich mach die Tür auf, ich zieh den Schlüssel raus, ich steck ihn wieder hinein, ich mach die Flurtür zu, ich schließe ab. Wie oft? Einmal. Zweimal. Zweimal. Ich lege die Sicherheitskette vor. Wo hast du den Schlüssel hingetan? In das Schlüsselscheinchen. Hast du die Klinke vor der Flurtür heruntergedrückt? Die Tür ist zu. Hast du an der Kette gezerrt? Kein Dieb, kein Mörder kann rein. Ist die Klinge abgestellt? Der Hebel der Abstellvorrichtung steht auf rechts. Die Klinge ist abgestellt. Auch wenn sie nicht abgestellt wäre, würde es doch nicht bei uns klingeln. Keiner besucht uns. Uns kennt keiner mehr. Ich sehe die Flurgarderobe. Kein Mantel ist aufgehängt. Kein Hut. Du hast meinen Mantel, meinen Hut eingeschlossen. Geh in die Küche. Melde. Ich bin in der Küche. Was siehst du? Töpfe, große und kleine. Große mit den Aufschriften Zucker, Mehl und Salz. Kleine mit den Aufschriften Muskat und Zimt. Sieh hinein. Sie sind leer. Wir brauchen nicht mehr viel. Tropft der Wasserhahn? Nein, alles ist ganz still. Es muss alles still sein. Sonst höre ich nicht, was du treibst. Ich setze meine Wanderung fort. Ich komme zum Buffet. Ist die Buffettür zu? Ja. Hast du gerüttelt? Nein. Rüttle! Ich habe gerüttelt. Die Buffettür ist zu. Was siehst du? Die Bilder an der Wand. Den Frühling. Was ist drauf? Ein Herr, der eine Dame auf einer Schaukel schwingen lässt. Was für ein Gemälde noch? Den Fährmann. Was ist drauf? Ein Herr trägt zwei Damen durch einen Bach. Die Röcke sind geschürzt. Das interessiert dich wohl am meisten. Ich sehe Salome, die den Kopf des Johannan auf einer Schüssel trägt. Kauft mir ab das Sündenwasser, welches stieg und fiel und stieg. Kauft mir ab den blinden Sieg, mir wie ihr ein tauber Hasser. Ich bin auch noch ein Fratzenschneider. Ich dreh euch lange Nasen, ich bläh euch meine Backen auf, ich verdrehe die Augen, fletsche die Zähne, strecke euch die Zunge raus, wackele mit den Ohren. Und wenn ich keine Fratzen mehr weiß, bind ich mir Masken vor. Maske auf, ich bin ein Allerlei. Maske ab. Maske auf, ich bin eine Drecksflocke. Maske ab. Maske auf, ich bin ein Engel. Ein Donald Duck. Ein Chingachgook. Und wieder ein Eckensteher. Eckenstehers dritte Ecke. Hinein ins alte Theater. Das keins mehr ist, weil eine Mine dagegen spuckte. Hier war ich oft, als ich ein Junge war. Galerie, Stehplatz, 50 Pfennig. Sie ergeben sie Gedankenfreiheit. Ich denke gar nicht daran. Warum bläst Gott nicht die Sonne aus? Von wem das geschrieben ist, weiß der Teufel. Da hocke ich in meiner dritten Ecke. Und ich lege mein Köfferchen aus Pappe auf die Knie voll von Löchern. Und ich hole die winzigen Galgen raus aus Streichhölzern und getrockneter Spucke. Und ich hänge die Püppchen dran, ich hänge sie auf. Die, welche Untaten begangen haben an mir, an anderen Puppen aus Sockenresten. Und ich jage ihm den Tod ins Gebein. Und er lässt von jetzt an seine Gräuel sein. Hinterher. Ich hier. Er dort. Er? Wer ist das? Ist es jener? Ist das nicht? Ich kenne ihn. Kenne ich ihn? Ich habe ihn im Krieg gesehen, am Ende vom Krieg. Da standen 20 Frauen vor ihm stramm. Sie hatten Bettlaken in den Händen. Das waren ihre weißen Fahnen. Hinterher. Er geht langsam, ich gehe langsam. Er geht schnell, ich gehe schnell. Er bleibt stehen, ich bleib stehen. Er befahl, die 20 Frauen zu erschießen. Ich war ein Obergefreiter. Ich bat ihn, es sein zu lassen. Ich stelle dich gleich dazu, sagte er. Ich machte, dass ich wegkam. Manchmal hole ich ihn fast ein. Dann sieht er um sich. Hat er ein schlechtes Gewissen? Eigentlich müsste er eins haben. 20 Frauen um die Ecke bringen, die bloß glücklich waren, dass es mit dem Krieg aus war. Hinterher. Ich wäre ganz sicher, wenn ich seine Stimme hören würde. Ich habe ihn fast eingeholt. Und sieh an, er fragt einen nach dem Börsenplatz. Geradeaus links um die Ecke und sie stoßen drauf. Hinterher geradeaus links um die Ecke. Wir stehen am Rand vom Börsenplatz. Wir. Das heißt, er und ich. Er dort, ich hier. Wir sind kein Wir. Wir haben nichts miteinander zu tun. Nein, er hat nichts mit mir zu tun. Aber ich habe alles mit ihm zu tun. Ich weiß nicht, ob er es ist. Aber ich weiß, dass es seine Stimme war, seine Mörderstimme. Folglich müsste ich ihm aufs Maul hauen. Aber ich will ihn nicht anfassen. Ich mache etwas anderes. Ich zeige ihn wegen damals an. Aber kriegt ein Eckensteher recht? Ein Eckensteher gegen einen früheren Offizier? Mir fällt etwas anderes ein. Wir haben Rot, die Autos haben Grün. Ich hebe mein rechtes Bein, ich stoße mein rechtes Knie in seine Kniekehle. Er fährt lang hin, ein Auto fährt über ihn, es knirscht. Es war versehentlich. Es tut mir leid. So. Das war's. Ich hab's vorweggenommen. Trotzdem hängen Sie an meinem Galgen, Herr Kommandeur. Kauft mir ab die stumme Luft, wo wir, du und ich, ersticken, mit den Köpfen elend nicken, stürzen in die Massengruft. Wupp ist er in der Not. Mein Lied klagt an und droht. Ich bin ein Eckensteher. So? Bin ich noch einer? Wer keinen Ausweis hat, ist keiner. Ist überhaupt nichts. Ich habe keinen Ausweis mehr. Ich hatte nie einen. Ich werde nie wieder einen haben. Ui, das widerspricht sich. Also habe ich doch einen Ausweis gehabt. Ich bin ausgewiesen worden. Ausgewiesen woraus? Ausgewiesen wohin? Ausgewiesen warum? Und von wem? Höchstens von mir selber. Die anderen können mich ungern haben. Eckenstehers vierte Ecke. H-P-B-H-F, schreiben die Leute, die nicht wissen, was alles in einem Hauptbahnhof steckt. Alles, was dazugehört. Fahrkarten, Bahnsteige, Züge, Abfahrtzeiten, Ankunftszeiten, Auskünfte. Aber ein Hauptbahnhof ist noch viel mehr. Nämlich alles, wenn man sich dorthin denkt, woher man kommen könnte, wohin man fahren könnte. Valencia, Bulgarien, vom größten See zum höchsten Berg. Und da hocke ich in meiner vierten Ecke. Und ich lege mein Köfferchen aus Pappe auf die Knie voll von Löchern. Und ich hole die winzigen Galgen raus aus Streichhölzern und getrockneter Spucke. Und ich hänge die Püppchen dran. Ich hänge sie auf, die, welche Untaten begangen haben, an mir, an anderen Puppen aus Sockenresten. Und ich jage dir, Jutta von A., den Tod ins Gebein. Und du lässt von jetzt an deine Gräuel sein. An Frau Jutta von A. Weißt du, wer dir hier schreibt? Du weißt es nicht. Ich bin der Eckensteher. An Frau Jutta von A. Ich bin ein Eckensteher und du bist eine vom Adel. Deshalb bist du aber nicht mehr als ich. Es ist nämlich umgekehrt, denn ich bin mehr als du. An Frau Jutta von A. Ich bin mehr als du, weil ich dich in der Hand habe. Ich war mit Elisabeth befreundet. Du auch. Elisabeth hatte einen Bruder. Er hatte das ganze Zimmer voll von Anti-Hitler-Plakaten. Es war in jener Zeit, an Frau Jutta von A. Es war gefährlich, solche Plakate zu haben. Du sahst sie, als einmal die Tür zum Zimmer des Bruders von Elisabeth offen stand. Du hattest ihn und Elisabeth in der Hand. An Frau Jutta von A. In der Hand? In deinen schmutzigen Händen. Denn du drohtest damit, uns zu verpetzen, wenn Elisabeth dir nicht jeden Tag in der großen Pause einen Kakaotrunk bringen würde. An Frau Jutta von A. Und wer musste den Kakao nicht nur holen, sondern auch bezahlen? Elisabeth, das habe ich dir nie verziehen. An Frau Jutta von A. Bis heute nicht. Heute aber ist, was mich betrifft, der Tag der Tage. Heute muss ich dran glauben, wenn ich mich nicht irre. Und du? Du darfst mich nicht überleben. An Frau Jutta von A. So, jetzt hängst du hier und dein Atem steht still. Steht er dort auch still? Dazu brauchst du nicht zu hängen. Es geht auch so, wo du auch bist. In diesem Augenblick bist du hin. Gemeinheit muss bestraft werden. Und wenn's der liebe Gott nicht tut, mach ich's. Kauft mir ab die tote Erde, deren Ende selbst gemacht haben wir kaputt gelacht. Eine gottverdammte Herde. Besonders die, welche mir den Ausweis, der nie mein Ausweis gewesen ist, ausgestellt haben. Ausgestellt? War ich eine Vogelscheuche, die ein Mensch war? Ein Mensch, der eine Vogelscheuche war? Ich hab den Pass zerrupft. Er hat mir nicht gepasst. Ich hab's ermordet, das grüne, dreckige Ding. Es hätte hexenrot sein müssen. Rabenschwarz, schwefelgelb. Die Nummer B451629 ist eine Sklavennummer. Was heißt B? Betreffend, betroffen, beleidigt, begraben, beobachtet, bewacht. Auch der Adler auf dem Umschlag hat versucht, auf mich aufzupassen. Aber er hat keinen Kopf mehr. Sein Kopf ist ein Schnipsel geworden. Eckensteers, fünfte Ecke. Flohmarkt. Markt der Flöhe. Bin selber ein Floh. Eine alte Eisenbahn. Eine kaputte Schreibmaschine. Eine Puppe. Ein Großvaterstuhl. Ein Schaukelpferd. Ein Stehaufmännchen. Aber ich verkaufe nichts. Ich kaufe nichts. Ich hocke da. Und ich lege mein Köfferchen aus Pappe auf die Knie, voll von Löchern. Und ich hole die winzigen Galgen raus aus Streichhölzern und getrockneter Spucke. Und ich hänge die Püppchen dran, ich hänge sie auf, die, welche Untaten begangen haben, an mir, an anderen Puppen aus Sockenresten. Und ich jage dir, Madamchen, den Tod ins Gebein. Und du lässt von jetzt an deine Gräuel sein. Madamchen, weißt du, weswegen ich dich anrufe? Deswegen. Du gingst mit dem Ludwig ins Bett, weil er ein Zimmer hatte. Aber er hatte auch eine Frau, die er liebte und die ihn liebte. Dann gingst du mit dem Fred ins Bett, weil er eine Wohnung hatte. Aber er hatte auch eine Frau, die er liebte und die ihn liebte. Und so weiter. Bis heute. Madame. Fritz hat ein Moped. Fritz ist mein Mann. Was bloß ein Moped? Weg mit dem Fritz. Karl hat einen alten VW. Karl ist mein Mann. Was, bloß ein alter VW? Weg mit dem Karl. Walter hat eine goldene Uhr. Komm, Walter, gib mir deine goldene Uhr. Erich hat eine Digitaluhr. Albert hat ein Rad aus Aluminium. Und alle waren ganz gut verheiratet. Madamchen. Und alle Ehen machtest du kaputt. Aber du gabst dir auch was dafür. Dein Maul, deinen Ballonbusen, deinen Wackelbauch, deine Samenfinger. Nein, nicht für lang. Nein. Bloß so lang, bis dein Spaß vorbei war. Klar, du kamst auch zu mir. Und du bekamst auch was von mir. Nämlich eins hinter die Ohren. Und jetzt eins auf den Busen, eins auf den Bauch. Ja, und eins aufs Maul. Siehste? Was tun, ist euer Sach. Ich kann bloß seufzen. Ach, Erde, Wasser, Luft und Feuer. Alle vier sind zu verkaufen. Weiß nicht, wohin soll ich laufen. Überall sind Ungeheuer. Ich heiße immer wieder anders. Beruf, Stellungswechsel. Geburtsort, Elend 1. Geburtsdatum, heute früh. Sterbedatum, heute Abend. Wohnort, Elend 2. Gesichtsform, aus dem Gesicht geschnitten. Farbe der Augen, so oder so. Körpergröße, rechnen Sie mal. Besondere Kennzeichen, Warzen. Eckenstehers, sechste Ecke. Unten. Ganz unten. 188 Stufen hinunter. Aus Lehm, aus Holz. Woher? Aus der elenden Stadt. Wohin? An den kahlen Strand. Wo nichts ist außer dem Fluss. Und mir. Und ich lege mein Köfferchen aus Pappe auf die Knie voll von Löchern. Und ich hole die winzigen Galgen raus aus Streichhölzern und getrockneter Spucke. Und ich hänge die Püppchen dran, ich hänge sie auf, die welche Untaten begangen haben an mir, an anderen Puppen aus Sockenresten. Und ich jage denen, die uns fortsetzen werden, den Tod ins Gebein. Aber lassen die ihre Gräuel sein? Woran hast du gestern um 17.11 Uhr gedacht? An den Herrn Präsidenten. Woran denkst du, wenn du jetzt nach Hause gekommen bist? An den Herrn Präsidenten. Woran wirst du morgen um 7 Uhr denken? An den Herrn Präsidenten. Was für eine Farbe haben unsere öffentlichen Briefkästen? Gelb. Falsch. Grün. Richtig. Oder blau? Blau. Wie viel ist 3 mal 3? 9. Nein. 10? Nein. 8. 8. Gibt es einen Gott? Doch. Wer ist mehr, der Herr Präsident oder Gott? Der Herr Präsident. Was habe ich in der Hand? Mich. Gibt es Galgen in diesem Land? Ich habe noch nie einen gesehen. Du weißt aus. Es gibt keine Galgen in diesem Land. Brav. Verdienst du genug Geld? Ich verdiene, was ich verdiene. Also ist unser Land gerecht? Ja. Wie stellen Sie sich die Zukunft vor? Wie heute. Warum? Nichts ist besser. Bin ein armer Kehrichthafen. Habe alles ganz verloren. Bin als Toter schon geboren. Möcht mein Leben euch verkaufen. Am Ende bin ich hin. Doch sing ich euch vorher mein lustig Jammerlied von dem, was so geschieht. Ich bin ein Eckensteher. Ich hab genug davon. Aber ich hab noch Schuhe und Socken an. Ich zieh sie aus. Ich geh barfuß in den Fluss. Ei, jetzt hab ich vergessen, mein Testament zu machen. Aber hab ich denn was? Nichts hab ich. Außer einem, ich weiß nicht was, einem, wisst ihr's? Einem Foto, wo nichts drauf ist. Einem Lineal, geraden Strich ziehen, krummen Strich ziehen. Einem Kamm, dem die Zacken ausgefallen sind. Und Knete. Ein Räuberkneten, ein Gendarm, ein Ball, ein Piesepampel, ein Philosophen. Haben oder sein. Ihr habt und seid nichts. Ihr seid und habt alles. Und ich bin ich. Bin ich ich? Was bin ich? Bin ich ein Fisch? Ein Knurrhahn? Ein Heilbutt? Ein was für ein? Ich zittere. Wanke, sinke, falle, bin drin, bin ein Fisch. Gute Nacht, Fische. Wir wollen freundlich sein. Ja, ihr? In einer Wiederholung brachten wir das Hörspiel »Hier wird Musik gemacht« von Wolfgang Weyrauch, der am 7. November 1980 in Darmstadt gestorben ist. Die Personen und ihre Sprecher waren Eckensteher Peter Striebeck, Lehrer Henning Schlüter, erster Schüler Guido Hagen, zweiter Schüler Alexander Heinz, dritter Schüler Gerald Schuster, vierter Schüler Thorsten Pitzke, fünfter Schüler Nils Behnke, sechster Schüler Christian Holz. Anna Maria Krasner, Georg Hans Ulrich, Funktionär Gerd Hauke, Bürger Karl Ulrich Miewes, Mundharmonikaspieler Johnny Müller. Toningenieur Johannes Karstens, Technik Sieglinde Stube, Regieassistenz Waltraud Heise, Regie Hans-Bernd Müller.